düşmez vermeye ver kısmasın hiç peşte sunmuş iş verenler et ob du willst oder nicht. Thank you. drück ihnen die Augen aus und schick ihnen durch die Löcher in den Schädel. Ich drück ihnen die Augen aus und schick ihnen durch die Löcher in den Schädel.